Der König ist tot, es lebe der König. Was heißt das für uns? Ihr seid selber die Könige. Ihr müsst nur daran glauben, dass ihr die Könige seid. Und denkt immer daran, nur wer gegen den Strom schwimmt, der gelangt zur Quelle. Denn nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Thank you. zieht eure T-Shirts an, denn jetzt wird getanzt. Ich würde töten für einen Haufen Koks. Erste Diagnose, Christoph Down-Syndrom. Hände schwitzen, ja. Starkes Kiefer-Malen. Zieh hinterm Lieferwagen, Crystal Meth mit Nina Hagen. Fick deine Bitch, du Spaß, ich bin ne Tresenlegende. Von meinem Ejakulat hat die Nutte klebrige Hände. Hol die Dritten deines Vaters mit ner Ohrfeige raus, während deine fette Mutter in der Dorfkneipe baut. Wow. Du trägst ein Shirt in Schweinchen rosa, wirst somit zum Gegenstück von Werner Beiner-Dora. Es ist Finch asozial, der auf Tupper-Partys böse deine zuckerkranke Mutter auf ner Luftmatratze vögelt. Einfach so. Toter Schaden, voll bekloppt, doch der Finchi hat nen Wahnsinnsplan. Immer der Nase nach, der Abend wird echt fabelhaft. Alle rasten aus, pure Eskalation, es gehen die Rentner K.O. Selbst ein Pepp-Schwanz wird roh. Du kriegst einen Ausblick im Township, bis Schaum vor dein Maul ist. Ein Leben am Limit zwischen Traumschiff und Rauschgift. Ey, hier stehen 100 Kilo Schweinefleisch. Übernahme asozial, denn glaub mir, ja, die Zeit ist reif. Voll steifer Mike, ich bin als Vorbild bekannt. Klatsche zweimal in die Hände und die Dorfdisco tanzt. Einfach so. Ey, Fotze, sag, was trägst du unterm Rock? Ich hab ne richtig große Keule. Sag mir, Baby, hast du Bock? Und die sagt: Ey, du Wichser, mach was vor, mach du nicht so. Du hast ne richtig geilen Pimmel und den Funk verliebst du. Zieht eure T-Shirts an, denn jetzt wird getanzt. Bratwurst und Bier, zieh ne Bratwurst voll Bier. Scheiß auf Kater und Champagner, wir wollen Bratwurst und Bier.

den Knaller zünden. Zünd den Knaller. Irre. Schwitzt, Körperbau wie so eine Fleischwurst. Egal ob Firmenfeier oder Einweihungsparty, für 3 Kisten Bier spielt er dir den Live-Auftritt gratis. Jeden Tag auf Achse, von Bremen bis nach Sachsen. Er packt es an, anstatt was in sein Leben zu verpassen. Schallplatten-Jesus ist nur einer seiner Kosenamen. Was Tomorrowland, er spielt die Bukoa Rosentage. Ob Hip-Hop oder Rock, bis hin zum Disco-Fox. Er passt sich jeder Feta an, die Lichtshow ist echt top. Und wenn die Buchung mal nicht über die Webseite klappt, tippt die Party-Notrufnummer von der Heckscheibe ab. Jedes Wochenende live, für Familie keine Zeit. Völlig losgelöst und frei im Kabinett. DJ Heiko, von ABBA bis Kappa. Partyspaß für Jung und Alt, jetzt auch mit moderner Lasershow. Jetzt die Partykanone für ihre Fete. Und Disco schreibt man übrigens mit K. Thank you. Musik und die Straße. When the walls came down, I was thinking about you. Bye. ist immer einfach, nein, ist immer schwer. Ich hab so oft gesagt, ich mache das nie mehr. Thank you.

Lieber Gott, hilf mir! Ich will meine Glotze! Ja, Ran, es tut mir so leid. Ich glaube, ich bin wohl ein bisschen durchgedreht. Irgendwie? Tanzen. die Bösen machen. Crystal Meth, Amulets of Crystal Meth, Amulets of Crystal Meth, Amulets of Crystal Meth. Und Kokain. Nie erguchten und Kokain, nie erguchten und Kokain. Ich will sehen, dass ihr etwas fühlt und nicht kinnert, und nicht kinnert, und nicht kinnert, und nicht nur mitspielt. Say, little bitch, you can fuck with me, look at you, get out. That's a fact, Cardi B, E, D, and Trap, soy la mamá. Hit the school, y compra todo lo que quiera comprar. I'm a boss, you a work at your latitud, atrás. Tú estás en sentimiento, yo estoy en dinero. Yo vengo CEO y tú andas buscando empleo. O no te saludo, tú no eres de los míos. Si tú eres un calentón, conmigo tú no das frío. Thank you.

fucking bullshit. Tage wach. Dreams we had, the love we shared. This is- direkt 3 Tage wach? Machen wir. Fette, hässliche und ungewollte Fotze. Nee, ich denk's nicht. Ich weiß es eigentlich. Thank you.

war mein Leben lang ihr Spielzeug, bis zu dem Moment, in dem ich ihren Kopf abgeschnitten habe. Ich hätte sie wirklich gern nur vergewaltigt. Aber die Dominanz war mir viel wichtiger als der Spaß. Man will es nicht, aber man muss. Aber man muss. Ich wusste, ich würde sie töten. Ich bin aus ihrer Vagina gekommen. Ich kam aus meiner Mutter raus. Sache passiert? Sowas gibt's nicht. Und hier hätten wir es mit komplexen Ereignissen zu tun, die so aussehen, als wären sie zufällig. Das Einzige, was überhaupt ohne Ursache geschehen sein könnte, der Tag ohne gestern. Gestern.